معاذ، أفلا أخبر الناس؟ أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا. ما معنى فيتكلوا؟ أنهم يتركوا العمل، يتركوا العمل. الإنسان يظن أنه خلاص يقول لا إله إلا الله فسيترك، فسيقول خلاص أنا ما أحرم على النار، أو عفوا أنا حرام على النار، فيظن أنه من أهل الجنة فيترك عمله. كذلك بارك الله فيكم، هذه الأحاديث وأمثال هذا الحديث كلها تجعل المؤمن يزيد في الطاعة، يزيد في الطاعة ويزيد في العمل، وليس العكس، وليس العكس. بارك الله فيكم. طبعا معاذ ذكره تأثما قبل ما عند موته، حتى ما يكتم العلم، حتى يعرف الناس هذا العلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بعلم في حياته، خصه بعلم في حياته، وقال لا تخبر الناس خوفا أنه يتكل الناس، ولكن الصحابة أخبروا بذلك لكي لا يكتم العلم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. أنس رضوان الله عليه اتسيلته دد جنزمت الله صلى الله عليه وسلم أين ستاكس den Gefährten Muad hinter sich auf sein Reittier sitzen ließ. Der Prophet rief ihn: O Muad, Muad sagte, zu deinen Diensten, O Gesandter Allahs, mögest du glücklich sein. Er sagte: O Muad, er antwortete auch das Gleiche dreimal. Dreimal. Dann sagte der Prophet Muhammad, jedem der Diener Allahs, der aufrichtig bezeugt, La ilaha illallah und Muhammad Diener und Gesandter Allahs ist, hat Allah das Höllenfeuer verwehrt. Muaz sagte, O Gesandter Allahs, soll ich das unter den Leuten verkünden, auf dass sie glücklich sein können? Er sagte, nein, dann würden sie sich darauf verlassen und nicht mehr wirken. Muad, Ridwanullah alayhi, verriet das erst, als er seinen Tod nahen fühlte, weil er fürchtete, dass er daran schuld sei, etwas, das er wusste, für sich behalten zu haben. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Es geht, barakallahu fikum, darum, dass derjenige, der La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mit Wahrhaftigkeit, mit Überzeugung gesagt hat, bestätigt hat, diese Person, die kein Schirk in diesem Leben begangen hat, wenn diese Person vielleicht auch Sünden begangen hat, dann inshallah wird diese Person niemals in die Hölle, ewig in der Hölle, ewig bleiben. حرمه على النار, das bedeutet, er wird nicht ewig in die Hölle kommen. Aber wer La ilaha illallah gesagt hat, wahrhaftig vom Herzen, mit Wissen, mit Überzeugung, und er handelte rechtschaffen und hat keine großen Sünden begangen, diese Person wird ins Paradies kommen, ohne dass diese Person in die Hölle kommt. Natürlich, das ist eine frohe Botschaft für die Leute, dass sie wissen. Einige Leute werden dann denken, ach, ich sage La ilaha Muhammad Rasulullah, das heißt, ich brauche nicht zu wirken, ich brauche nicht mehr zu beten, ich brauche nicht mehr was zu machen, weil sowieso La ilaha illallah bei mir wahrhaftig ist und ich bin davon überzeugt. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sag nicht den Leuten, weil wenn du das sagst, dann werden sie sich auf diese Aussage verlassen und sie werden die Taten nicht mehr durchführen. Sie werden das nicht mehr durchführen. Und deshalb, barakallahu fikum, Mu'an erzählte davon, bevor er starb, weil er Angst gehabt hat, dass er Wissen von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verborgen hat. Aber der Prophet sagte ihm, Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ihm: O Muad, sag niemand. Er meinte, sag nicht den Leuten jetzt in dieser Lage. Und deshalb das Wissen aus dieser Überlieferung, man kann auch etwas lernen. Und zwar, man kann jemandem Wissen geben und dem anderen nicht dieses Wissen geben. Weil einige Leute vielleicht können mit diesem Wissen nicht umgehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Muad gelobt. Er sagte, Muaz kommt vor den Gelehrten ins Paradies, weil er großes Wissen gehabt hat, Radwallah alayhi. Aber das geht darum, La ilaha illallah mit Überzeugung, La ilaha illallah mit Wahrhaftigkeit, La ilaha illallah mit Aufrichtigkeit, La ilaha illallah, wenn man das verinnerlicht und bestätigt, inshallah, dieses Wort wird die Person natürlich im Rahmen des Verständnisses von Ahl-Sunnah al-Jama'ah, dann wird diese Person nicht ewig in die Hölle kommen. Und wie ich schon erzählt habe, und das haben wir in anderen auch Unterrichten erklärt, Barakallahu fikum jazakallahu khair. Wa an Abi Huraira, Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhuma, shakkar rawi. ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضلي أزودهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزودهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. إذن لا إله إلا الله، بارك الله فيكم، يجب أن تكون من غير شك، ما في أن الإنسان يشك فيها، يجب أن تكون بيقين. فمن قال لا إله إلا الله بيقين وصدق وعلم وحقق معنى لا إله إلا الله، فهذا إن شاء الله يدخل الجنة حتى ولو أتى بمعاصي. أن الله سبحانه وتعالى وعد، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه. أما هنا البركة، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم أن يبارك في هذا الطعام للناس، فأكلوا جميعا. وهذا طبعا بارك الله فيكم من علامة من علامات النبوة، أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك ذلك لما دعا. وفي الحديث كذلك أنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمر دنيوي فلا بأس أنه يقال له: يا رسول الله، لو فعلنا كذا أفضل. فهكذا قال له عمر، يعني لو ذبحوا النواضح، هي الجمال والنوق، لو ذبحوها ما بقي عندهم، ويعني المركوب لو ذبحوه فلن يبقى عندهم ما يركبوا عليه وسيتعبوا أكثر. فقال: ادعوا الله سبحانه وتعالى. المؤمن دائما يبقى مع الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى ويرجو الله سبحانه وتعالى ولا يفقد الأمل. بارك الله فيكم. أنس رضوان الله عليه، أنس رضوان الله عليه اتسيلت إن فيدا أبو هريرة شو اليوم؟ Das nächste Hadith ist es. Es erzählte entweder Abu Huraira oder Abu Sa'id al-Khudri. Das unter den Muslimen, und Al-Imam an-Nawawi sagte, der Erzähler ist nicht ganz sicher, welchem der beiden diese Überlieferung zugeschrieben werden kann. Imam an-Nawawi hält diese Tatsache nicht für entscheidend für den Wahrheitsgehalt dieser Überlieferung, da beide vertrauenswürdige Personen waren. Natürlich, diese Übersetzung ist nicht so. Subhanallah. Das ist nicht so. Ich verstehe das nicht. Wirklich, ihr müsst aufpassen von dieser Bavaria-Übersetzung, auch von dieser Koran, ungefähre Übersetzung von Koran und von dieser ungefähre Übersetzung von Tafsir, von dieser Bavaria-Verlag. Das sind, die Aqida dabei ist nicht richtig. Aufpassen bitte, liebe Brüder und Schwestern, auf Deutsch. Und heutzutage passt ihr auf, wenn ihr eine Übersetzung auf dem Markt habt. Ich meine, der sagt total was anderes hier, Al-Imam an-Nawawi. Der sagt, وَلَا يَضُرُّ الشَّكِّ فِي عَيْنِ الصَّحَابِي. Das bedeutet, dass man nicht weiß, wer das überliefert hat. Macht kein Problem, macht nichts. Weil alle vertrauenswürdig sind. Er hat nicht gesagt beide, alle vertrauenswürdig sind. Alle Sahaba sind vertrauenswürdig. Das bedeutet, wenn wir den Namen von Sahabi nicht haben, ist es kein Problem. Ist es kein Problem. Weil sowieso keiner von Sahaba lügen wird. Und keiner von ihnen wird etwas Falsches erzählen in der Religion. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Er sagte, dass unter den Muslimen in der Schlacht von Tabuk eine Hungersnot ausbrach. Und sie fragten den Propheten, O Gesandter Allahs, wenn du es uns gestattet, schlachten wir unsere Kamele, essen ihr Fleisch und verwenden ihr Fett. Der Prophet erlaubt es ihnen. Darauf trat Umar hervor und warf ein, O Gesandter Allahs, wenn das getan wird, werden wir unter Mangel an Lasttieren leiden. Bitte sie stattdessen, den Rest ihrer Vorräte zu bringen und bete und rufe die Segnungen Allahs herbei, auf dass er diesem seinen Segen erteilen möge. Der Prophet stimmte zu und rief eine lederne Unterlage zu bringen. Dies ließ er ausbreiten und bat die Leute, ihr übrig gebliebenen Vorräte zu holen. Sie begannen, ihren Vorrat zu bringen. Einer brachte eine Handvoll Bohnen, ein anderer brachte eine Handvoll Datteln. Eigentlich nicht Bohnen, Mais. Mais, ja? Ein anderer brachte eine Handvoll Datteln. Ein dritter brachte ein Stück Brot. Und so wurden auf der Unterlage einige Esswaren gesammelt. Der Prophet ﷺ betete und er bat Segen und sagte dann, jetzt nehmt es in eure Behälter. Jeder füllte sein Behälter mit Nahrung, bis im ganzen Lager kein einziger leerer Behälter mehr blieb. Alle aßen, bis sie satt waren. Und dennoch war etwas übrig geblieben. Der Prophet ﷺ sagte, ich bezeuge, La ilaha illallah, Muhammadun, und ich, der Gesandte, wer bezeugt, La ilaha illallah, und Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn man Allah mit diesem Wort begegnet, ohne daran zu zweifeln, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm das Paradies nicht verweigern. Das Hadith ist bei Muslim. Das heißt, Barakallahu fikum, wer La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mit Überzeugung, mit Wissen, mit Verinnerlichtheit, wahrhaftig ist, mit Gewissheit gesagt, bestätigt, diese Person wird niemals ewig in der Hölle bleiben. Und er wird niemals weg vom Paradies sein. Er wird eines Tages ins Paradies kommen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat. Und das ist die Hoffnung. Du darfst niemals die Hoffnung verlieren. wenn man Sünden gemacht hat oder schlecht gemacht hat, man kann Reue zeigen und man kann zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Natürlich in dieser Überlieferung gibt es auch etwas, was sehr schön ist. Und zwar Segen von unserem Propheten Muhammad sallam und Segen sein Bittgebet ist. Überlege dir, die Leute haben nichts zum Essen, nichts zum Trinken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht Dua und dann bekommen sie alle Essen, weil sie Muslime sind und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen geholfen. Deshalb manche sagen, wo sind Wunder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder wo sind sozusagen Sachen, die man gesehen hat. Hier, die waren Tausende. Tausende waren die, als sie zu Tabuk marschierten. Und vor diesen Tausenden hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Bittgebet gemacht. Das war ein lederne Unterlage. Und dann haben sie alle, die ganze Armee von Tausenden, haben ihre Behälter gefüllt. Und die haben gegessen. Die haben gegessen. Bis es auch was übrig geblieben ist. Überlege dir, eine ganze Armee isst und trinkt. Und die füllen ihre Behälter. Und am Anfang haben sie gar nicht. Noch dazu, in Dunya-Themen ist es kein Problem, dass man dem Propheten sagt, O Prophet, machen wir es so, ist besser oder so ist besser. Wie zum Beispiel dies. Omar sagte ihm, wenn sie das schlachten, dann werden wir weniger Möglichkeiten haben, dass die Leute reiten. Dann werden sie müder. Der Prophet hat das eingesehen. Dann hat er gesagt, okay. Und er hat das sozusagen diese Idee von Omar, dass man Dua macht. Deshalb als Muslim darfst du niemals die Hoffnung aufgeben. Mach bitte Gebet und bitte Allah um Hilfe, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Und das ist ein sehr schönes Hadith hier. Das geht darum, jetzt schaut mal, einmal war das, wer la ilaha illallah wahrhaftig sagt, hier mit Gewissheit sagt. Es gibt mit Wissen, mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Das heißt nicht, dass man nur mit Wort sagt oder nur Kenntnis im Herzen hat. Nein, la ilaha illallah muss, barakallahu fikum auch, es gibt für la ilaha illallah Säulen, es gibt Bedingungen und es gibt Pflichten, da sollte man das bringen. Und nochmal, das zu erklären, wenn man la ilaha illallah von Herzen bestätigt hat, überzeugt hat, gewusst hat, wahrhaftig, mit Gewissheit, und man hat das bestätigt mit der Zunge, und man handelt nach la ilaha illallah, indem man betet, fastet, kein Haram begeht, dann inshallah ist diese Person im Paradies. Wir können natürlich nicht mit Gewissheit das sagen. Wer aber schlecht gemacht hat, Sünden begangen hat, aber trotzdem ist Muslim, dann wird diese Person nicht in die Hölle ewig kommen, aber diese Person kann in die Hölle kommen und später dann raus. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له قيل خزيزة أيضا خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حضم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه. يصلي فيه هو وأهله، فيعني في رجال الدار. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أين تريد أن نصلي؟ فقال: أصلي هنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا على طعام بارك الله فيكم. فذكروا مالك ابن الدخشن، فذكر رجل أنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يقول لا إله إلا الله. فقال: نحن نرى وده وكلامه مع المنافقين ليس مع المؤمنين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي الذي يقول لا إله إلا الله مبتغيا بذلك وجه الله مع الشروط الأخرى، فهذا إن شاء الله لا يخلد في نار جهنم، لا يقلب في نار جهنم. بارك الله فيكم. دي نيكست إيفليفرون، دي نيكست إيفليفرون اتسيل ايش كورتس مت ماينن ورتن، دي نيكست إيفليفرون اتسيل ايش كورتس مت ماينن ورتن بارك الله فيكم. ونزوا عثمان ابن مالك اين صحابي دي ضاعه ان بدر دا ازاكتي. Ich habe immer gebetet für Beni Salem, der hat vorgebetet. Aber zwischen mir und dem Platz der Moschee von Beni Salem gab es ein Tal. Und wenn es regnete, dann war das voll mit Wasser. Und ich bin alt geworden und ich könnte nicht richtig sehen. Dann bin ich zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und ich habe ihm das erzählt. Das heißt, es gibt ein Tal, das wird, wenn es regnet, das ist sehr schwer, dass ich komme. Und dann habe ich ihm gesagt: Oh Prophet, vielleicht kommst du zu mir, zu meinem Haus, zu meinem Viertel, und ich möchte dort ein Gebetsnische nehmen, das wird ein Gebetsplatz. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam mit Abu Bakr, und er kam zu Itban Malik, sagte ihm: Wo soll ich beten? Itban sagte: Dort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gebetet, und sie haben mit ihm gebetet. Und Edban sagte, ich habe ihm gesagt, du bleibst zum Essen. Dann hat er für ihn Essen gemacht. Und als die Leute von der Umgebung hörten, früher war die Sache so, jede Familie, die haben ihre Häuser zusammen, alle zusammen. Und da haben sie das genannt, so wie da. Sie haben das genannt für alle. Wie heute ein Gebäude zum Beispiel. Und alle hören zum Beispiel, im Erdgeschoss gibt es vielleicht einen Saal, und da hören sie, es gibt jemanden. Auf jeden Fall, da haben sie gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort ist, dann kamen sie alle. Und beim Essen hat eine Person gefragt: Ich sehe nicht Malik, Ibn Dakhshan heißt er. Ich sehe Malik nicht. Einer hat gesagt: Ach, lass diesen Munafiq, lass diesen Heuchler. Er liebt nicht Allah und er liebt nicht den Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Sag sowas nicht. Vielleicht sagt er La ilaha illallah und er beabsichtigt damit, das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mann sagte, Allah und sein Prophet wissen es besser. Aber wir bei Allah haben gesehen, dass er immer mit den Heuchlern ist und er redet immer mit ihnen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat der Hölle verboten, denjenigen, der sagt, La ilaha illallah, und beabsichtigt damit das Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, es ist nicht leicht, über eine Person Heuchler zu sagen oder Munafiq zu sagen. Erstens. Zweitens, barakallahu fikum, eine Sache ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Wenn über eine Person gesprochen wird, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das nicht zugelassen, der ihm sagt, sag das nicht. Vielleicht sagte La ilaha Muhammad Rasul. Der Prophet hat nicht gesagt, der ist kein Heuchler. Der Prophet hat nicht gesagt, der ist Mu'min. Der Prophet hat gesagt, sag sowas nicht. Weiß nicht. Vielleicht sagt er wirklich La ilaha Allah vom Herzen. Das wissen wir nicht. Dann barakallahu fikum, wenn man alt geworden ist oder wenn das schwer ist, in die Moschee zu kommen, wirklich schwer, wie in diesem Fall, dann kein Problem, da kann man auch zu Hause beten. Und man kann sozusagen Gebetsplätze schaffen, dass man die normalen Gebete dort verrichtet, auch in der Gemeinschaft. Noch dazu, barakallahu fikum, bezüglich dieser Überlieferung, das geht um die Hoffnung. Wenn man La ilaha illallah sagt, dann hofft man auf den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das geht auch in dieser Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam öfter Abu Bakr radhiyallahu anhu mitgenommen hat. Schaut mal, er hat ihn immer im Leben mitgenommen, der war sein Freund, und nachdem er starb auch, er wurde neben ihm begraben, und am letzten Tag wird Abu Bakr in der Gruppe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein, und Abu Bakr, natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, du kommst ins Paradies. Das ist eine sehr schöne Überlieferung. Da sollte man aufpassen, Urteile über andere zu fällen, ist nicht leicht. Zweitens, man sollte immer seinen Mund behalten, das Halten ist besser. Weil wenn du ein Wort sagst, was falsch ist, dann wirst du zur Rechenschaft gezogen. Der Prophet sallam hat hier beigebracht, wie die Sache ist. Und wer La ilaha illallah sagt vom Herzen, nochmal, La ilaha illallah, wenn wir über solche Hadithe sprechen, dann mit Verständnis von Ahl Sunnah und Jama'ah. Weil sie sagen, Al-Iman besteht aus vier Themen. Komplex aus Wort und Tat. Und das ist La ilaha illallah. Aber du brauchst dafür Ikhlas, du brauchst dafür Wahrhaftigkeit, Gewissheit, Wissen, Überzeugung. Und wenn du das hast, dann inshallah, versuch, das Gute zu machen. Aber wenn du Fehler machst, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht, vergibt. Aber wem verzeiht Allah? Wem vergibt Allah? Wann? Wie? Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil wir keine Garantie haben, deshalb versuchen wir, das Gute zu machen und das Schlechte, barakallahu fikum, zu verlassen. Natürlich auch diese Überlieferungen, die haben mit dem Vorzug von La ilaha illallah. Das wird, wenn man La ilaha illallah gesagt hat. Wir reden über Ar-Raja. Eigentlich, der Autor bringt hier fast alle Hadithe über andere Themen, was wir verstehen. Aber der meint damit, bitte aufpassen. Der meint, du sollst niemals die Hoffnung verlieren. Solange du La ilaha Muhammad Rasulullah sagst, dann verliere nicht die Hoffnung. Und mach, tu etwas. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wird von dir annehmen und Allah wird dir helfen. Genau wie diese Geschichte, als sie zu Tabuk marschierten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabyin, fa'idha imra'atun min as-sabi tas'a, idh wajadat sabiyan fi as-sabi, akhadathu fa'alzaqathu bi batniha, فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة أترون عفوا أترون أجنتلي هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب، فكتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن الله تعالى، إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والعوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة، 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير وبعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. بارك الله فيكم. الله أرحم بنا من هذه الأمة ولدها، والله رحيم بعباده، والله سبحانه وتعالى جعل رحمة بيننا. شوف رحمة حتى الحيوان مع ولد الحيوان، بحيث الحيوان ترفع حافرها حتى ما تدعس ابنها. وسبحان الله، فالله أرحم بعباده من ذلك. والله أعطى رحمة، وقال أهل العلم أن 99 الباقية هي للمؤمنين يوم القيامة. ذاك المؤمن ما ييأس من رحمة الله، ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. عمر رضوان الله عليه der gesandte Allahs mit einigen, dass der gesandte Allahs mit einigen Kriegsgefangenen kam. Unter diesen war eine Frau, die unruhig hin und her lief. Dann fand sie ein Kind, zog es dicht an sich und säugte es. Der Prophet ﷺ sagte zu seinen Gefährten: Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Frau jemals ihr Kind ins Feuer werfen würde? Sie sagten: Bei Allah, nein. Daraufhin sagte der Prophet ﷺ: Allah ist zu seinen Dienern noch barmherziger als diese Frau zu ihrem Kind. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah ﷺ sagte: Als Allah die Geschöpfe schuf, schrieb er in ein Buch, das sich über seinem Thron befindet: Meine Barmherzigkeit überwältigt meinen Zorn. Eine andere Version lautet: Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn überwältigt. In einer anderen Version: Übertrifft mein Zorn. Das bei Al-Bukhari Muslim. Abu Huraira auch überliefert, dass der Gesandte, dass den Gesandten Allah sagen hörte: Allah teilte Barmherzigkeit in 100 Teile, von denen Allah subhanahu wa ta'ala 99 bei sich behielt und einen einzigen zur Erde hinabschickte. Allein von diesem einen Teil kommt die gesamte in der Schöpfung vorhandene Barmherzigkeit, bis hin zu einem Tier, das seinen Huf über sein Junges hält, aus Angst davor, es zu verletzen. Eine andere Version lautet: Allah hat 100 Barmherzigkeiten, von denen er nur eine für Menschen, Djinn, Tiere und Ungeziefer herabgesandt hat. Und bei deren Anwendung sie einander lieben und einander barmherzig sind. Und sogar die wilden Tiere neigen sich damit ihren Kindern zu. Allah hat die vorbleibenden 99 Barmherzigkeiten zurückgehalten, um damit seine Diener am Tag des, am letzten Tag barmherzig zu behandeln. Eine andere Version, die Imam Muslim auf Salman al-Farisi zurückführte, lautet: Allah hat 100 Barmherzigkeiten. Von diesen wird eine von allen Geschöpfen zum freundlichen Umgang miteinander benutzt. Und 99 sind für den Gebrauch am Tage des Gerichtes. Noch eine andere Version lautet: Allah hat an dem Tag, an dem er die Himmel und die Erde schuf, 108 von Barmherzigkeiten geschaffen, von denen jede den Raum zwischen Himmel und Erde ausfüllt. Eine davon hat er zur Erde gesandt. Und bei ihrer Anwendung ist eine Mutter mit ihren Kindern barmherzig und Tiere und Vögel mit ihren Jungen. Am letzten Tag wird er seine Barmherzigkeit vollenden. Barakallahu fikum, diese Hadithe brauchen nicht viel von uns zu erklären. Man braucht nicht viel zu erklären dabei. Die Hadithe sind klar. 99 Barmherzigkeiten sind, also die Barmherzigkeit Allah ist eine, aber das ist wie in Teilen. 99 sind bei ihm, ein Teil bei uns. Das bedeutet, schau mal, eine Mutter, wie sie ihr Baby behandelt, ein Tier, sein Jungs und so weiter. Das ist noch ein Teil von diesem Teil. Denn sie ist die Barmherzigkeit Allahs. Deshalb die Hoffnung dürfte man niemals verlieren. Aber das heißt nicht, dass diese Hoffnung dazu beiträgt, dass man sich auf seine eigenen Fehler verlässt und sagt trotzdem, Allah ist barmherzig. Weil einige Menschen sagen, sowieso ist Allah barmherzig und der Barmherzige braucht, warum soll er uns bestrafen? Nein, Allah hat sowas nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr müsst Gutes tun, das Schlechte verlassen. Ihr dürft die Hoffnung nicht verlieren, aber ihr müsst auch Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Die Gelehrten sagen, die 99 Barmherzigkeiten, die geblieben sind, die sind für Al-Mu'minun Yawm Al-Qiyamah. Die sind für seine Diener, für die Gläubigen am letzten Tag. Überlege dir, eine Barmherzigkeit ist jetzt hier, aber die 99, wie wird diese barmherzig sein? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Barmherzigkeit schenken. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا. فعلم أن له ربا يغفر الذنوب الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب. فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. وقوله تعالى فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعنه كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن بارك الله فيكم، طالما أن العبد يستغفر ربه ولكن يجب أن يعلم الحديث انتبه فيه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعني يغفر نعم ولكن يعذب أيضا، الاثنين يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب. فالعبد طالما أنه يستغفر الله، طالما يطلب من الله الرحمة، فالله لا يمل حتى يمل العبد. ولكن هذا نعني أن العبد يذنب أو يأتي المعاصي وثم يستدل ويقول هاي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا تذنبون الله سبحانه وتعالى لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. نعم يا أخوة، لأن الإنسان ضعيف وقد يذنب، هذا لا يعني أنه ينسى قراء الذنب، إنما إذا أذنب فإن الإنسان ليس كامل يستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا يترك الاستغفار أو التوبة بحجة أنه ما يغفر له، لا مهما فعلت فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك سبحانه وتعالى. فذاك هذه الأمة بارك الله فيكم، هذه الأمة أمة الرحمة وأمة التوبة والاستغفار. لكن الإنسان يستغفر ويتوب ولا يمل ولا ييأس من رحمة الله. بارك الله فيكم. Die nächsten Hadithe sind sehr schöne Hadithe. Und ich denke, die sind so deutlich, dass man nicht so viel dazu sagen soll. Abu Hurairah alayhi überliefert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter dem, was er von seinem Herrn, dem Gesegneten und Erhabenen, erzählte, sagte, ein Diener Allahs beging eine Sünde und betete dann, O Allah, vergib mir meine Sünde. Darauf sagte Allah, der Gesandte sagte, mein Diener hat gesündigt und erkannte darauf, dass er einen Gott hat, der Sünde vergibt und der auch ruft nach ihr zu büßen. Und er bestraft auch für die Sünde. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht Sünden und auch straft für die Sünden. Der Diener sündigte erneut und sagte, oh Allah, verzeih mir. Allah sagte, mein Diener hat gewusst, dass er einen Herrn hat, der die Sünde verzeiht und der auch für die Sünde bestraft. Der hat nochmal eine Sünde begangen. Und er sagt, oh Allah, vergib mir. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mein Diener hat gewusst, dass er einen Herrn hat, der die Sünde verzeiht und der auch für die Sünde bestraft. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich verzeihe dir, mein Diener. Dann sagt er, ich habe meinem Diener vergeben, so lasst ihn tun, was er mag. Das heißt, dass ihm vergeben wird, solange er sündig und bereut. Dann die Reue löscht alle früheren Sünden aus. Das heißt bei Bukhari Muslim. Das bedeutet, egal was du von Sünden machst, aber das heißt nicht absichtlich, bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und Vergebung, Allah verzeiht und vergibt. Das heißt, verliere niemals die Hoffnung, dass man sagt, ja, ich habe so viele Sünden gemacht, Allah wird mir bestimmt nicht mehr verzeihen. Nein, sag sowas nicht. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt. Aber das heißt nicht, dass du absichtlich deine Sünden begehst. Du sagst sowieso, wir sind Menschen, wir sind schwach. Du hast doch Wahl und du kannst doch entscheiden und du kannst bestimmen. Deshalb mach das nicht. Abu Huraira auch berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, bei dem, in dessen Händen meine Seele ist, wenn ihr nicht sündigen würdet, so würde Allah euch durch ein anderes Volk ersetzen, das sündigt und Allah um Vergebung bittet und Allah wird ihm vergeben. Das ist bei Muslim. Abu Ayyub Khalid ibn Zayd berichtet, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, hättet ihr nicht gesündigt, so hätte Allah gewiss ein Volk erschaffen, das sündigt und ihn um Vergebung bittet und er wird ihm vergeben. Das heißt, Sünde ist normal, das gehört dazu, dass der Sohn Adams dass wir Menschen schwach werden, dass wir nicht vollkommen sind. Wenn wir, wären wir vollkommen, dann werden wir keine Sünde begehen. Aber weil wir nicht vollkommen sind, dann kann es, könnte es sein, dass man sündigt. Aber das heißt nicht absichtlich, dass man sagt, ja, sowieso, eine Sünde ist so mir vorgeschrieben. Das stimmt nicht. Allah hat uns erschaffen, Allah hat uns Verstand gegeben, Allah hat uns Propheten gesandt, Allah hat uns Koran gesandt, wir haben Herzen, wir können, Barakallahu fikum, entscheiden. Und jeder muss für sich selber entscheiden, was man, wie man mit seinem Leben macht und wie man mit Sünden umgeht. Das heißt nicht, dass man absichtlich sündigt, sondern dass man die Sünde verlässt und weit von der Sünde bleibt. Aber wenn sowas passiert, dann niemals die Hoffnung verlieren, sondern sagen, oh Allah, verzeih mir, vergib mir und ich möchte zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Wir werden inshallah mit diesem schönen Hadith abschließen für heute. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم بودن شوستر im internet ان شاء الله die fragen beantworte die stunde von den fragen machen wir am mittwoch und am freitag einmal mittwoch und einmal freitag deshalb wir treffen uns jetzt könnt ihr weiter im internet mit abu jamal machen ان شاء الله aber wir treffen uns باذن الله morgen zu dem Unterricht nach Maghreb Gebet bei uns von Subul Assalam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Gesagt habe, wenn du schön für Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah mir verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Subhanakallahu wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب ان شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك يا ابو الحسين ich glaube درس haben wir jetzt gemacht also wurde jetzt eben gemacht ich denke jetzt mal 23 Uhr dann lieber Fragerunde inshallah dann würde ich die Brüder und Schwestern bitten wenn sie Fragen haben einfach an die Admins schicken. Barakallahu fikum.